Gut 300 Bürger hatten sich gestern im Kreishaus von Husum versammelt. Hartwig Wördemann von Greenpeace war extra aus Flensburg angereist. Das Wichtigste ist für mich, dass man dieses Vorhaben hier verhindert, CO2 unter der Erde zu deponieren. Sie sehen das auf meinem Schild. Ich sehe das genauso unsicher und unmenschlich wie den Atommüll, den man irgendwo deponiert. Nichts ist sicher und diese Dinge, CO2, sind so gefährlich für den Menschen, dass man das nicht verantworten kann. Cornelia Franke und Karl-Heinz Christiansen vom BUND befürchten, dass die eigentlichen Ressourcen der Nordseeküstenregion in den Hintergrund gedrängt werden könnten. Wir in Schleswig-Holstein setzen ja auf erneuerbare Energien und auf Naturschutz. Das passt nicht so zusammen. Und zum anderen blockieren wir damit womöglich unsere Erdspeicher für spätere Druckluftkraftwerke. Die anschließende Anhörung von Experten für die CO2-Speicherung ließ denn auch viele Fragen offen. Zu vage war den Bürgern das, was Dr. Gabriele von Görne von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover über die Wahl des Standorts Nordfriesland sagen konnte. Die geologischen Formationen zeigen uns, in welchen Regionen CO2 eingelagert werden kann und wo nicht. Und der gesamte norddeutsche Raum, und da gehört auch Schleswig-Holstein dazu, enthält sehr viele Gesteinsformationen, die CO2 halten können. Und daher ist natürlich auch Schleswig-Holstein eine Region, die jetzt untersucht wird für mögliche CO2-Einlagerung. Nordfriesland soll neben den Speicherprojekten Ketzin und Altmark ein dritter Forschungsstandort sein. Dass dafür das CO2 aus einem vom Betreiber RWE geplanten Kohlekraftwerk in Hürth über eine Pipeline mehr als 600 Kilometer nach Nordfriesland transportiert werden soll, ist für RWE-Sprecher Derek Mösche ganz verständlich. Diese geologischen Voraussetzungen sind leider dort, wo das Kraftwerk und die Braunkohle sind, nicht vorhanden. Uns geht es darum, hier eine Technologie für die Zukunft zum Schutz des Klimas zu entwickeln. Bei Naturschützer Dr. Walter Petersen-Andresen stieß es auf Unverständnis, dass dafür gerade Nordfriesland mit seinem Wattenmeer herhalten soll. Auf die Art und Weise sollen neue Kohlekraftwerke offensichtlich genehmigt und gebaut werden. Und ich meine, wenn wir wirklich ernsthaften Klimaschutz betreiben, dann müssen wir ganz weg von den Kohlekraftwerken. Und das, was an Prozesskohlendioxid anfällt, das muss zusätzlich natürlich auch irgendwie der Umwelt entzogen werden. Aber die Kohlekraftwerke sind überflüssig. Peter Ewaldsen, Amtsvorsteher im Kreis Sütondern an der dänischen Grenze, fürchtet um das Grundwasser in der Region. Allererstes bedeutet es mit Sicherheit, wenn hier ein solches Lager wäre, dass sich das nicht auf die Dörfer beschränkt, wo man das jetzt unten reinbläst. Ich habe viele Jahre in der Wasserversorgung mitgearbeitet und weiß, wie großflächig das, was man unten im Boden reinpressen würde, sich dann verbreitet, sodass wir weit über die Grenzen dieses Gebietes hinaus im Untergrund dann diese CO2-Geschichten hätten. Eine Sorge, die Professor Andreas Dahmke vom Institut für Geowissenschaften der Universität Kiel nicht von der Hand weisen konnte, als er die Risiken einer CO2-Speicherung in salzwasserhaltigen Gesteinsschichten ansprach. Was passieren kann, ist, wenn Sie CO2 in 3000 Meter Tiefe hineinpressen, wird das salzige Wasser, zehnfach so konzentriert wie Nordseewasser, verdrängt. Und es wird wahrscheinlich an bestimmten Zonen hochsteigen. Und das ist natürlich ein Problem, dass die Versalzung die Trinkwasserqualität direkt verschlechtern kann. Dass dies erst noch genauer untersucht werden muss, konnte die Bürger im Husumer Kreishaus kaum befriedigen. Peter Ewaldsen verbindet mit Nordfriesland das Image einer sauberen Umwelt. Ich denke, von dem touristischen her ist es eine große Gefahr. Wenn also dieses Juwel in Deutschland, nämlich Nordseeküste Sylt, plötzlich also damit in den Geruch kommt, ein Endlager zu sein für CO2, dann ist das dieser Sache mit Sicherheit sehr, sehr abträglich.